Kapitel 12 Im Kaufhaus. Kolja denkt oft an Ilhan und Alex. Aber er weiß, ich brauche auch in Glücksdorf Freunde. Ich lebe jetzt hier, nicht mehr in Berlin. Okay, ich spiele Fußball mit Paul und den anderen, aber das ist nur Sport. Aber der Besuch von den Freunden war so schön. Ich glaube, ich schenke Ilhan die neue CD von Nim 4, denkt Kolja, für die Ferien. Am Nachmittag fährt er mit dem Rad zum Kaufhaus. Es ist groß, das KVG, das Kaufhaus von Glücksdorf. Er sucht die CD von Nim 4 und bezahlt an der Kasse. Er will schon gehen, da hat er noch eine Idee. Seine Schwester Alina hat nächste Woche Geburtstag. Vielleicht finde ich noch was für sie, denkt Kolja. Er geht noch einmal zu den CDs zurück. Aber was ist das? Ist das nicht Pia? Und ein Mann? Er hält Pia am Arm fest. Was ist denn da los? Jetzt habe ich dich, du Diebin. Komm sofort mit, sagt der Detektiv zu Pia. Pia, eine Diebin? Das kann nicht sein, denkt Kolja und läuft zu den beiden. Was ist denn hier los? Warum halten Sie meine Freundin fest? Sie hatte diese CD in der Tasche, siehst du? Sie ist eine Diebin. Kolja versteht sofort und hat eine Idee. Langsam, langsam, das ist Ihre CD, hier ist die Quittung. KVG, Kaufhaus von Glücksdorf. Quittung. CD Alles und Mehr. Nimm 4. 11,49 Euro. Wie bitte? Der Detektiv sieht Kolja überrascht an. Pia weint. Das ist die CD Alles und Mehr. Und das hier ist die Quittung. Sehen Sie? Ja, ja, das stimmt. Also dann, Entschuldigung, aber, ja, tut mir leid. Der Detektiv lässt Pia los. Komm, Pia, wir gehen. Pia und Kolja gehen. Pia versteht nicht, was das war. Und sie ist sauer, sauer auf sich und froh über Kolja. Danke, Kolja. Ich brauche jetzt erstmal eine heiße Schokolade und ich lade dich ein. 10 Minuten später sitzen Pia und Kolja in einem Café. Es ist gemütlich. Kolja, es ist so peinlich. Ich hatte die CD in der Hand und dann in der Tasche. Ich weiß nicht warum. Ich schäme mich so. Ja, das war nicht gut. Ich schäme mich echt so sehr. Du erzählst es sicher den anderen und Mama und Papa. Ach, es war so dumm. Pia weint wieder. Sie kann fast nicht sprechen. Pia, von der Sache wissen nur du und ich. Und das bleibt auch so. Wirklich? Kolja, das ist so lieb von dir. Ist schon gut. Beide trinken still die heiße Schokolade. Sie schmeckt wunderbar. Dann fragt Pia, woher hattest du eigentlich die Quittung? Von der Kasse. Ich bezahle meine CDs. Du machst das ja ein bisschen anders. Kolja lacht. Haha, sehr lustig. Und wo hast du die CD? Wo wohl? In der Tüte vom Kaufhaus. Und die ist in meinem Rucksack. Aber ich habe meine CD auch noch. Die müssen wir zurückbringen. Das geht nicht. Dann bekommst du wirklich ein Problem. Das war so blöd von mir, Kolja. Ja, das stimmt. Aber fang nicht noch einmal an. Jetzt müssen beide lachen.